Radio RSG am Wochenende. Wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, dann mache ich meist zuallererst Musik an. Und wenn ich freitags von der Arbeit nach Hause komme, dann mache ich laut Musik an. Und das machen wir jetzt auch. In den nächsten 2 Stunden gibt es hier nämlich Ihre 30 Lieblingssongs, die NRW-Lokalradio-Charts. Und Platz 30 geht in dieser Woche an Nickelback, What Are You Waiting For? Ich bin Julia Vorpal, schönen Abend mit uns. For the right excuse, are you waiting for a sign to choose? While you're waiting, it's the time you lose. What are you waiting for? Don't you wanna spread your wings and fly? Don't you really wanna live your life? Don't you wanna love before you die? What are you waiting for? What are you waiting for? Choice to make. Everybody needs a leap of faith. When are you taking yours? What are you waiting for? Platz 29, Radio RSG. Sag ja, ja, ja, du bist die schönste Frau der Welt. Und eines schon okay, wenn du das auch bestellst. Du sollst es haben, wenn dir dieses Haus gefällt. Ich trau's mich nicht zu sagen, ich hab Schiss. Denn mein Chick ist so bad, so bad, so bad. Mein Chick ist so bad. Zu spät, der Typ auf dem Sofa, der immer nur schläft, immer nur gehen, immer nur fehlt. Der Jungs tut mir leid, was Zeit ist zu erwähnen. Ich hab doch letzten Monat diese Frau besucht. Wir waren was essen, hatten ein Rendezvous.

history. Well, nothing's ever stuck with me. But now I'm locked onto you, and I'm holding on. Der beste Platz 26. When you're singing that song, yeah, I got a lump in my throat. 25. Radio RSG. I Saturday morning jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car, raced like a jet. All the way to you. Knocked on your door with heart in my head to ask you a question. Cause I know that you're an old fashioned man. Can I have your daughter for the rest? Die 25 in den NRW-Lokalradio-Charts. NRW-Verkehr. Gleich 10:30 und immer noch eine Menge los. Zuerst die Warnmeldung. Vorsicht auf der A1 Dortmund Richtung Osnabrück. Zwischen Münster-Nord und dem Kreuz Münster-Süd sind Personen auf der Fahrbahn. Dann nochmal Achtung auf der A4 Aachen Richtung Köln. Zwischen dem Kreuz Kerpen und Frechen-Nord liegen Reifenteile auf der Fahrbahn. Und jetzt die Staus mit allem ab 2 Kilometer. A2 Dortmund Richtung Oberhausen zwischen Herten und Essen-Gladbeck 2 Kilometer. Die A4 Köln Richtung Aachen ist zwischen dem Kreuz Kerpen und Kerpen Antwerpen nach einem Unfall noch etwa eine halbe Stunde gesperrt. Zurzeit 5 Kilometer Stau. A40 Venlo Richtung Essen zwischen Duisburg-Rheinhausen und Duisburg-Häfen 2 Kilometer. A44 Dortmund Richtung Kassel zwischen Erwitte-Anröchte und Geseke 8 Kilometer Stau. Und zum Schluss die A46 Wuppertal Richtung Düsseldorf zwischen Wuppertal-Barmen und Wuppertal-Farrisbeck 3 Kilometer stockender Verkehr. Da wo es geht, was offensichtlich nirgendwo ist, eine gute Fahrt in den NRW-Lokalradio-Charts, geht's jetzt weiter mit Platz 24, geht in dieser Woche an Clean Bandit mit Rather Be. Gute Fahrt. Dass die Lieblingssongs von unseren Jungs kommen, aber halt auch die von mir und meinem Mann, weil nur so gibt's dann auch keinen Streit am Frühstückstisch. Der beste Mix. Nur bei Radio RSG. Platz 23.

These boots aren't worth the leather, and this coat back costs the same. Jokes that I've been telling, all the punchlines are the same. Friends have hit the bottle, and the bottle hit them back. Been spending all my money trying to keep myself from tech. Straight out of line. Straight out of line. Oh, I've been straight out of line. Straight out of line. Straight out of line. Ganz neu bei uns, Both Straight Out of Line. Platz 22 in den NRW-Lokalradio-Charts. Als nächstes, Sie hören schon, ein junger Mann aus Frankreich, Thalys Co. Letzten Freitag kam sein Debütalbum raus, heißt Run. Und daraus hören wir jetzt die erste Single. Die kennen Sie aus dem besten Mix, Your Wish. Platz 21 in dieser Woche. Now is the day, time to forget. Far away, another day comes, and there's no fixed rules on the way we see life. And there's no fixed rules on the way we see life. Let's Radio RSG. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown. And we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer, Calvin Harris und Summer die 20 in dieser Woche Freitagabend. Passend zum Vorglühen oder noch im Bad zum Aufbrezeln gibt's hier bei uns ja immer die NRW-Lokalradio-Charts. Jetzt die 19 geht in dieser Woche an den Sexiest Man Alive 2013, Adam Levine, Sänger von Maroon 5. Dass man diesen Titel mit dieser Stimme bekommen kann, das hat mich ein kleines bisschen überrascht, aber mich hat auch keiner gefragt. Maps gibt's jetzt. I'm here to taste of a sweet life. That's when my love was burning. Yeah, it's still burning. Platz 17. Radio RSG. Der beste Mix. Let's light it up until our hearts catch fire. And show the world a burning light that never shines so bright. Mit dem Überkopf-Brauseset Teneriffa für ein feuchtfröhliches Duscherlebnis. Statt 59,95 nun zum Jubelpreis von nur 49,95. Jetzt im Markt oder auf hagebau.de. Hagebaumarkt, hier hilft man sich. Die Comedy Camp Tour 2014 mit Elvis Eifel, Mia Jabös, Atze Schröder, Paul Panzer und Michael Mittermeier. Servus da draußen, euer Lieblingsbayer ist wieder da. Karten gibt es noch für Essen, 24.09. Lichtburg, Soest, 2.11. Stadthalle, Lechten, 14.11. Dorfmünsterland, 18.11. Paderborn, Paderhalle. Und ganz neu, das Comedy Camp Magic Special am 6.11. in Solingen mit den Ehrlich Brothers, den größten Illusionisten unserer Zeit. Wo andere Magier vielleicht aufhören und sagen, jetzt habe ich einen perfekten Trick, fangen wir endlich erst an, damit die Leute blown away sind. Die Comedy Camp Tour 2014. Alle Tickets und alle Termine auf unserer Homepage. Kulthits. Und das Beste von heute. Radio RSG. Der beste Mix. No, I never got her name. Or time to find out anything. I loved her just the same. And though I rode a different road and sang a different song, I'll love her till my last breath's gone. Like a river made of silver, everyone came running to the sea. I was shot down in cold blood. Es ist 23 Uhr. Radio RSG, Nachrichten. NRW, Deutschland und die Welt. Mit Susanne Lötsch. Guten Abend. Das Wetter. In der Nacht einzelne Schauer um 14 Grad. Deutschland weitet Ebola-Hilfe aus. Schottischer Regierungschef gibt auf. Die Bundesregierung wird eine Luftbrücke aufbauen von Dakar, von der aus in alle drei Länder, Sierra Leone, nach Liberia und auch nach Guinea, dann Lieferungen stattfinden können. Bundeskanzlerin Merkel hat weitere Hilfe im Kampf gegen die Ebola-Epidemie in Westafrika angekündigt. Über die Luftbrücke sollen Hilfsgüter in die Länder gebracht werden, die besonders von der Krankheit betroffen sind. Bis zu 100 Soldaten sind für den Bau der Luftbrücke vorgesehen. Auch Frankreich beteiligt sich an der Aktion. Die Bundesregierung will außerdem das Deutsche Rote Kreuz dabei unterstützen, ein mobiles Krankenhaus einzurichten. Der Hilfseinsatz könnte noch am Wochenende starten. Nach der verlorenen Abstimmung zur Unabhängigkeit hat Schottlands Ministerpräsident Salmond seinen Rücktritt angekündigt. Er werde nicht mehr kandidieren, auch nicht als Parteichef der SNP, sagte Salmond. Das Referendum ist gescheitert. Schottland wird nicht unabhängig. Deshalb will Alex Salmond, der schottische Ministerpräsident, zurücktreten, wie die BBC gemeldet hat. Er hat sich mit ganzer Kraft für die Unabhängigkeit eingesetzt und hat immerhin erreicht, dass Schottland jetzt von Seiten der britischen Regierung in London mehr Machtbefugnisse erhält. Und damit hat Premier David Cameron schon wieder neue Probleme am Hals. Denn wenn die Schotten mehr Rechte erhalten, warum dann nicht auch wir, fragen die Nordiren und die Waliser. Und wenn alle etwas kriegen, dann wollen die Engländer auch irgendwas haben. Das Referendum hat David Cameron überstanden. Jetzt muss er ein anderes, ganz großes Rad drehen. Timo Schnitzer, Edinburgh. Die erste Tarifrunde bei Karstadt nach der Übernahme sind äußerst zäh verlaufen. Der neue Eigentümer Benko will den Sparkurs nochmal deutlich verschärfen und die Mitarbeiter zu hohen Gehaltseinbußen bewegen. Die Gewerkschaft Verdi hat heute mit klaren Worten dagegen gehalten. Die Gespräche zwischen Verdi und dem neuen Karstadt-Besitzer dauerten lange. Von einer Einigung scheint man trotzdem noch weit entfernt. René Benko will seinen Sparkurs weiter verschärfen, wofür Verdi partout nicht zu haben ist. Im Gegenteil. Die Pläne seien unzumutbar, sagte Verdis Verhandlungsführer. Dazu gehören auch weitere Forderungen des neuen Arbeitgebers wie längere Arbeitszeiten, der Verzicht auf eine Tariferhöhung in den kommenden Jahren und kein Weihnachtsgeld. Am 21. Oktober steigen die Verhandlungspartner nun wieder in den Ring. Dann heißt es Tarifrunde 2. Nadine Gräser, Nachrichtenredaktion. In der Fußball-Bundesliga müssen Freiburg und Berlin weiter auf ihren ersten Sieg in der neuen Saison warten. Die beiden Mannschaften trennten sich am Abend 2:2. Damit bleibt Freiburg weiter auf Platz 14 in der Tabelle, direkt dahinter die Berliner. Börse aktuell. Der chinesische Online-Händler Alibaba hat heute in New York den bislang größten Börsengang der Geschichte hingelegt. Die Papiere wurden zu einem ersten Kurs von rund 93 Dollar gehandelt. Der Ausgabepreis hatte bei 68 Dollar gelegen. Der Dow Jones geht mit einem ganz leichten Plus aus dem Handel von 0,08%. Er liegt zurzeit bei 17.279 Punkten. Der Nasdaq sank leicht um 0,07% und steht bei 4.100 Zählern. Ein Euro ist am Abend 1,2870 Dollar wert. Und soweit die Meldungen mit Susanne Lötsch. Das Wetter. In der Nacht sind viele Wolken unterwegs, stellenweise auch noch Schauer. In der zweiten Nachthälfte ist es dann aber überwiegend trocken, bei Werten um 14 Grad. Das Wochenende wird insgesamt wechselhaft, mal bewölkt, mal sonnig, aber auch Schauer und Gewitter kann es geben. Morgen bis maximal 24 Grad, am Sonntag etwas kühler. NRW Verkehr. Vorsicht, Autofahrer auf der A1 Dortmund-Osnabrück. Zwischen Kreuzmünster Süd und Kreuz-Lotte-Osnabrück fährt ein Schwertransport, der nicht überholt werden kann. Diese Staus haben wir noch. A4 Köln-Aachen zwischen Raststätte Frechen und Kreuz-Kerpen 4 Kilometer. A44 Dortmund-Kassel, die ist zurzeit zwischen Erwitter-Anrechte und Geseke gesperrt. Dort wird ein umgekippter LKW geborgen, zurzeit 8 Kilometer Stau. Und die A57 Krefeld-Köln zwischen Neuss-Hafen und Neuss-Norf 2 Kilometer. Radio RSG am Wochenende. Und das jetzt mit den Plätzen 15 bis 1. Jo, wir verlieren hier keine Zeit. Die NRW-Lokalradio-Charts immer freitags abends bei uns. Ihre Lieblingslieder aus dem Radio. Jetzt also die 15 geht in dieser Woche an Avicii. Addicted to you. Ich bin Julia Vorpal. Schönes Wochenende. I don't know just how it happened. I let down my guard. Swore I'd never fall in love again, but I fell hard. Guess I should have seen it coming, caught me by surprise.

Platz 13. Radio RSG. Der beste Mix. Sommerhit 2014 für immer und ewig. Lily Wood and the Prick, Prayer in C, Platz 13. Das sind die NRW-Lokalradio-Charts bei uns immer freitagsabends. Und einer, der da nicht fehlen darf, ist George Ezra mit Budapest. Und wenn man ihn so singen hört, dann würde man niemals denken, dass der Typ erst 21 ist und er selber auch nicht. Als ich den Song das erste Mal gehört habe, war ich selbst erstaunt, dass meine Stimme so tief sein kann. Wir haben den Gesang als erstes früh morgens aufgenommen und die im Studio meinten nur, go! Und ich dachte nur, oh. Ja, hören wir jetzt nochmal ganz genau hin. George Ezra und Budapest runter von der 10 auf die 12. My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus, Neo, you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. My acres of a land I've achieved, it may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. For you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. And give me one good reason why I should never make a change. And baby, if you owe me, then all of this will go away. My many artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run. Oh, to you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Oh, to you, ooh, ooh, Everybody we do. Give me one good reason why I should never make a change. Friends and family, they don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand. But for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Give me one good reason why I should never make a change. My hidden treasure chest, golden grand piano, my beautiful Castillo, you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Freitagabend mit den NRW-Lokalradio-Charts in Ihrem Radio bis halb jetzt noch. Platz 11 und Platz 10 gehen in dieser Woche an Bakamat und One Day und Mr. Props und Waves. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Won't you rain on me tonight? Oh life, please don't pass me by. Don't stop, don't stop. You say just can't. Old story, same old story. won't you rain on me tonight? Alright, free ride. Won't you take me close? Radio RSG. Der beste Platz 11. I have a dream. One day, this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. I have a dream that one day on the wave after wave, wave after wave, slowly drifting. water. My feet can't touch the ground, touch the ground, and it feels nice. I can see the sands on the horizon at times. You are not around, I'm slowly drifting away, drifting away. Wave after wave, wave after wave, I'm slowly drifting, drifting away. And it feels like I'm drowning, pulling against the stream, pulling against the wind. Und Waves. Platz 10 in dieser Woche in den NRW-Lokalradio-Charts. Freitagabend gleich 11:30. NRW-Verkehr. Wir gucken nochmal auf die Autobahn und es beruhigt sich sehr. Zwei Warnmeldungen habe ich noch. Achtung, einmal auf der A4 Aachen Richtung Köln zwischen Frechen Nord und dem Kreuz Köln West besteht Gefahr durch eine ungesicherte Unfallstelle. Dann nochmal Achtung auf der A1 Dortmund Richtung Osnabrück ist zwischen dem Kreuz Münster Süd und dem Kreuz Lotte Osnabrück ein Schwertransport unterwegs. Und zwei Staus A44 Dortmund Richtung Kassel zwischen Erwitte Anröchte und Geseke 5 Kilometer und A57 Krefeld Richtung Köln zwischen Neueshafen und Neuss-Norf 2 Kilometer. Platz 9.

Es ist 0 Uhr.